wenn ich vor meinen Bergen steh und sie in ihren Farben seh, die Gipfel und die Zinnen, beginnt mein Herz zu singen. Das Tal in grüner Sommerpracht, der Gletscher, der hoch oben wacht, der Zauber der Natur, ich folge ihrer Spur. Alpen sind von ihr, Zauberlicht der Berge. Wer dich einmal hört, der vergisst es nie. Alpen sind von früh ein Sonnenstrahl mit Gold verziert das ganze Tal, wenn Mittagsglocken klingen und frohe Grüße bringen, dann steh ich da und spür in mir Zufriedenheit, ich find sie hier im Reich von Fels und Stein, nur hier bin ich da. Sinfonie, Zauberlicht der Berge, wer dich einmal hört, der vergisst es nie. Alpensinfonie, Zauberlicht der Berge, so wie ein Gebet. Meine Augen und hör ein Meer von Geigen, die nie mehr schweigen, und einen Chor. Sie alle preisen die Schönheit dieser Stunde, und wie aus einem Munde klingt's zum Himmel. Sing.